Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 14. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. So empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben, wie Gott es versprochen hat. Gott segne dieses Wort. Segen. In diesem Bibeltext hier, aus dem Galaterbrief im 3. Kapitel, lernen wir mehr über Gottes Segen. Und Gottes Segen hier ist das eben, wie Paulus das hier den Galatern schreibt, ist das Jesus Christus für das, was er getan hat für uns am Kreuz, für unsere Sünden gestorben ist und uns dann wieder auferstanden ist und uns den Heiligen Geist geschickt hat, dass alle Menschen zu ihm kommen können, zu Jesus Christus, zeitlebens. Und der Heilige Geist, wir empfangen dann den Heiligen Geist, wir, die wir uns abwenden, als reuige Sünder von der Sünde abwenden, in unsere Herzen. Und das ist eben Gottes Versprechen und das ist Gottes Segen. Und Paulus versucht eben hier der Gemeinde zu helfen, zu verstehen, dass es nicht gute Taten sind oder gute Dinge, die jemand tut, oder irgendetwas anderes außerhalb von Jesus, das uns die Erlösung vor Gott bringt. Er mahnt die Menschen zu verstehen, dass das eben nicht der Weg ist, sondern nur das durch das, was Jesus Christus getan hat. Und das ist eben der Segen, Gottes Segen, den wir alle haben, in und durch Jesus Christus. Ich möchte euch einladen, nochmal hierzu ins Alte Testament zu gehen. Und im Alten Testament Psalm 139, das ist Psalm 139. Und lest mal da, was da steht in Vers 13 bis 16. Lest mal selber durch. Also Psalm 139, Vers 13 bis 16. Psalm Davids. Und schaut mal, was unser Herrgott, wie unser Herrgott uns schon gesegnet hat, wir, die wir Jesus Christus folgen. Es ist erstaunlich. Ja? Und wir verstehen das auch nicht hundertprozentig vollkommen. Das ist ein Beispiel, wie sehr uns Gott liebt und jeden Menschen. Und deswegen ist es ist schade, dass manche Menschen sich abwenden von Christus. Ja? Und darauf kommt es an, das zu verstehen. Also geht mal rein in den Psalm 139, Vers 13 bis 16 und schaut mal, wie Gottes Segen sich da ausdrückt. Ja? Und lest auch mal den ganzen Galaterbrief durch. Da sind auch sehr viele Ermahnungen und Ermutigungen, ja? um keine Kompromisse einzugehen im Glauben und sich nicht in die Irre führen zu lassen von den Verlockungen, Versuchungen, Verführung der Welt, den leeren Versprechen der Welt zu folgen, sondern sich Jesus Christus zuzuwenden. Und das ist das Allerwichtigste. Und das ist eben Gottes Segen. Und lieber Jesus, wir danken dir für deinen Segen. Zum einen, dass wir die Bibel haben, das ist der größte Segen. Gottes Wort ist da, das lebendige Wort ist da. Und dass wir in und durch dein Wort im Gebet mit dir wachsen können und du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung zu wachsen, als reuige Sünder, die wir zu dir kommen. Und du uns hilfst, von der Sünde abzuwenden und mit dir in und durch den Heiligen Geist in unseren Herzen zu wachsen. Wir danken dir für deinen Segen und all das, was du für uns tust, getan hast am Kreuz und all das, was du für uns tust, was wir niemals alleine in eigener Kraft tun können, wie wir hier auch im Galaterbrief verstehen. Das ist, dass du der bist, der das alles tut für uns. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. In Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.